Land wird geboren und hasst einen anderen. Der Mensch lernt zu hassen. Er kann lernen zu lieben. Niemand wird geboren und hasst einen anderen. No karma show. crossover. No commercial.